اللهم أعني على غمرات الموت، اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، وسكرات الموت. اللهم أعني على غمرات الموت، وسكرات الموت، وسكرات الموت. اللهم أعني على غمرات الموت، اللهم أعني على غمرات الموت. اللهم أعني على غمرات الموت، وسكرات الموت، وسكرات الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. Diese Dua wird bei At-Tirmidhi überliefert und dort heißt es, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam selbst, als er im Sterben lag, diese Dua gemacht hat und sie bedeutet so viel wie: O Allah, hilf mir gegen die Ohnmacht des Todes und gegen die Trunkenheiten des Todes. Das Wort Ghamarat kommt von einem Wort, das so viel bedeutet wie Not, Kampf. Und wortwörtlich bedeutet es etwas wie tiefes Wasser oder auch Überflutung. Und die Ohnmacht des Todes ist ja auch in Wahrheit ein Vorgang, der an das Ertrinken erinnert, dass man keine Luft mehr bekommt, dass man Luftnot verspürt. Und so wird es also sein, oder so kann es sein, Allah möge uns alle bewahren und beschützen, wenn man also stirbt. Denn wenn die Seele den Körper verlässt, dann gerät der Mensch wirklich in so etwas wie einen Kampf oder kann darin geraten. Und die Härten des Todes sind etwas Wahres, die sind eine Realität. Es ist kein einfacher Vorgang. Wenn ihr schon mal unter Wasser geraten seid, um nochmal diese Luftnot nochmal zu beschreiben, wir verspüren einen kurzen Moment der Panik, wenn wir unter Wasser geraten oder wenn Wasser in unsere Atemwege gerät. Und bevor es also soweit ist, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns schon diese Dua gelehrt und wir sollten sie alle schon tun, denn wenn es dann soweit ist, dann kann man nicht mehr für sich selber Dua machen, weil man ja schon in diesem Todeskampf, in dieser Todespein vielleicht beschäftigt ist. Allah möge uns bewahren. Und das Wort Sakarat kommt von einem Wort, das so viel wie Ohnmacht auch bedeutet, im Sinne von Trunkenheit, dass man also ohne Bewusstsein ist, wie in einem trunkenen Zustand. Und wie gesagt, vielleicht wird man gar nicht mehr in der Lage sein, für sich selber noch etwas zu bitten. Oder sogar, wie wir bei vielen Menschen auch schon gesehen haben, oder vielleicht auch nur gehört haben, dass man nicht mal mehr in der Lage ist, das Glaubensbekenntnis nochmal auszusprechen. Es ist also eine große Härte, eine große Not, die in diesem Moment sein kann. Allah möge uns davor bewahren und Allah möge uns in dieser Sache helfen. In einem Hadith heißt es ja auch, dass wenn jemand stirbt, dann schließt ihr seine Augen, also die Herumstehenden sollen seine Augen schließen, denn seine Augen verfolgen seine Seele, die seinen Körper verlassen hat. Das ist also ein sehr realer Vorgang, die Seele verlässt wirklich den Körper. Und wie muss das wohl sein? Die Seele geht und sie sieht noch, wie die Umstehenden sich benehmen. Und was für ein Verlust und was für ein Moment muss das wohl sein? Allah möge uns das in einen glücklichen, in einen zuversichtlichen Moment verwandeln, dass wir wissen, wir gehen zum Besseren, wir gehen zu etwas, was besser ist als das, was wir verlassen haben. Und es ist wirklich erstaunlich, wie oft denken wir an diese für uns alle kommenden Momente. Jeder Mensch, ob gläubig oder nicht sogar, weiß und wird bezeugen, dass ja, der Mensch muss sterben. Und wir als Gläubigen, die wissen, was uns danach vielleicht erwartet. Und dieser Sterbevorgang allein, der sollte uns doch schon ein wenig nachdenklich machen und uns dazu aufrufen, uns motivieren, dass wir wenigstens diese Dua machen und uns auch ansonsten so gut wie möglich dafür vorbereiten. Wir haben so viele Sorgen und wir erziehen unsere Kinder auch so zu Vorsicht und zu Maßnahmen, die sie selber beschützen. Aber wie oft denken wir daran, dass auch unsere Lieben dieser Moment erwartet und dass wir ihnen diese Dua und alle anderen Ratschläge auch mit auf den Weg geben wollen, damit sie für diesen Moment gewappnet sind. Und diese Härten des Todes, das bedeutet nicht unbedingt, dass jemand eine schlechte Person war. Der Tod kann auch sehr leicht sein. Aber wir als Außenstehende können das nicht beurteilen, wie jetzt jemand gestorben ist, dass er dementsprechend auch solch eine oder solch eine Seele sein muss. Weil Allah kann auch jemanden einen sehr harten Tod geben und ihm damit aber auch die letzten Sünden reinwaschen. Und bei Allah wird er dann nur noch Belohnung vorfinden. Das ist alles aus verschiedenen Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam ersichtlich. Selbst der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er im Sterben lag, wurde er in der letzten Zeit oft ohnmächtig. Und er sagte dann, wahrlich, der Tod hat Trunkenheit. Trunkenheitszustände. Und Aisha radiallahu anha, die ja das miterlebte und sah, sie sagte etwas, nämlich, dass danach, nachdem ich also den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen habe, wie er verstorben ist, danach habe ich keinen Argwohn mehr über die Not oder die Härte des Todes von irgendjemanden, wenn ich sie sehe. Ja, also nochmal, man soll nicht beurteilen. Natürlich gibt es ein paar Richtlinien, aber nichtsdestotrotz, das sind Allahs Entschlüsse, wem er was zu welchem Zeitpunkt gibt und wer in welchem Stand bei Allah zurückkehrt. Das ist also kein Zeichen von Schlechtsein oder auch nicht unbedingt von Gutsein. Natürlich kann man sich hier und da ein paar Gedanken machen, aber letztendlich das Urteil ist allein Allahs. Unsere Aufgabe ist es, also wie gesagt, Allah um Zuflucht, um Hilfe zu bitten gegen die Trunkenheit, die Ohnmacht, die Todespein, die im Sterben, im Verlassen der Seele einfach enthalten sein kann.